Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase? Weltweit laden User rund 400 Stunden Video pro Minute auf YouTube hoch. 400 Stunden pro Minute. Aber im Moment hat YouTube große Probleme, offenbar diese ganze Flut sinnvoll irgendwie zu managen und zu kontrollieren. In den letzten Wochen ist nämlich auf YouTube öfter mal Schmuddelmaterial aufgetaucht und ich benutze dieses Wort eigentlich nicht. Es geht um verstörende Gewaltszenen in Kindercartoons, Kinder in Badeanzügen und Unterwäsche, die von Pädophilen mit sexuellen Botschaften betextet wurden und auch die Autovervollständigung. Von YouTube sollen Pädophile für ihre Zwecke nutzen können. Netzreporterin Martina Schulte, was ist da los? Also fangen wir mal bei der aktuellsten Entwicklung an. Der neueste YouTube-Skandal ist ja eben, dass die Autovervollständigung dir bei der Suche Sätze mit pädophilem Inhalt vorschlägt. Das berichtet BuzzFeed. Du tippst da zum Beispiel die Worte How to have ein, weil du irgendwie dir erklären lassen willst, wie du eine schöne Haut bekommst oder so. Und die YouTube-Autovervollständigung ergänzt das dann mit den Vorschlägen wie How to have sex with your kids. Und das Sex, da ist das durch so ein Sternchen ersetzt, also übersetzt, wie man Sex mit seinen Kindern haben kann. Unfassbar. Wie kann das passieren? Also BuzzFeed schreibt, dass diese Autovervollständigungs-GAU sich wahrscheinlich dadurch erklärt, dass diese Suchen bei YouTube besonders häufig vorkamen. Das ist aber nur eine Vermutung, da dieser YouTube-Algorithmus ja für uns eine Blackbox ist. Wir wissen nicht, wie der funktioniert. Google hat letztes Jahr mal erklärt, dass da mehrere Faktoren reinkommen, die sich auch ständig ändern. Aber Popularität und Aktualität spielen wohl schon eine Rolle. Und ein paar Twitter-User haben sich da auch Gedanken drüber gemacht und die äußern jetzt den Verdacht, dass Trolle mit einem seltsamen Sinn für Humor, also das quasi gemacht haben, dass sie diese Phrase immer wieder von Bots haben in die Suchmaske eintippen lassen und sich jetzt freuen wie Bolle, dass die Welt entsetzt darauf reagiert. Aber ich finde jetzt, ob Troll oder Pädophile, das ist eigentlich egal, weil diese neuen Probleme, das ist eigentlich nur mal wieder die Spitze des Eisbergs von YouTubes massiven Kindesmissbrauchsproblemen, denn noch viel schlimmer finde ich ja eigentlich diese Time-Geschichte vom letzten Wochenende. Das war ja die Geschichte mit den Videos von Kindern in Badeanzügen und Unterwäschen. Genau. Von Pädophilen. Vielen Nutzern, die wurden massenhaft geteilt von denen und eben auch mit sexuell eindeutigen Botschaften kommentiert. Ne? Genau. Die Kinder waren nicht von pädophilen Nutzern selber. Die waren halt, es waren einfache Kindervideos, aber die haben halt durch diese Kommentare, ja, haben die das halt sexualisiert. Genau. Und eben ganz oft geteilt. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Also das Problem ist halt, dass das Meldesystem von YouTube nicht richtig funktioniert. Also die BBC berichtet, dass sie es getestet haben. Die haben solche Inhalte gemeldet, haben 28 Accounts gemeldet. Aber nach 2 Wochen waren 23 davon immer noch online. Und erst als sie sich an die Pressestelle gewendet haben, wurde das dann abgestellt. Und das hat natürlich jetzt auch Folgen gehabt. Firmen gibt es jetzt, die halt nicht mehr bei YouTube werben wollen. Lidl, Adidas, Mars, die Deutsche Bank, die wollen keine Werbung mehr bei YouTube schalten, bis das Problem gelöst ist. Und jetzt wollen sie natürlich schon versuchen, das irgendwie zu lösen, weil da geht es ja um Werbegelder. Ich denke mal, die werden das jetzt ernst nehmen. Aber die Antwort kann halt einfach nur Personal sein. Denn diese Fälle zeigen einfach nur, dass die den Nutzerbeschwerden nicht nachgehen und dass man einem Algorithmus alleine halt eben nicht die Arbeit überlassen kann. Das funktioniert einfach nicht. Aber wenn es um Geld geht, wird YouTube wahrscheinlich auch reagieren. Wenn es um Moral und eBay geht, dann nicht. Aber so, wenn die Werbekunden abspringen. Dann schon, ja. Ja. Dankeschön, Netzreporterin Martina Schulte. Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase?